se manco ed odia, da lì sarai fenelù. Con fanci guaccia un peppla, di chi mi è sper il mo. Ogni can ala il suo andò, can peppi vei padrò. Chi hova farò metto, e a sai che mai stimo ma. Die Hexe stimm und bring. Wann die kam Musik frei, da ist die Hexe die Zeit. Ich bock mein Winkel und Zaun und woge an. Hallo, wann ich kann, wei mir mo, der Höhlingjahrer blinkt, und der ma auli froh, die Hexe stimm und bringt. Wann ich kann Musik frei, so ist die Hexe die Zeit.